sie Lügner sind und alle nur dasselbe sagen. Keiner von ihnen stellt Fragen, sie wollen es nicht wahrhaben. Über jede Kleinigkeit können sie sich beklagen. Ich habe tausend Fragen, keiner kann es dir verraten. Weil sie Lügner sind und alle nur dasselbe sagen. Keiner von ihnen stellt Fragen, sie wollen es nicht wahrhaben. Über jede Kleinigkeit können sie sich beklagen. Ich seh so vieles, Bruder, ich kann es nicht verstehen. Mein Herz tut weh, wenn ich das Leid von uns Menschen seh. Wir leben vor uns hin und wir getehen im Leid. Wir leben alle hier zusammen, leider sehen wir nur ein Feind. Wir richten unseren Hass auf uns, unsere ganze Trauer. Alles was wir tun ist kämpfen gegen eine Mauer. Ein unsichtbarer Feind, eine große böse Macht, die wir nicht sehen. Leider sind wir von ihr umgeben. Warum sehen wir es nicht? Warum ist es normal? Warum akzeptieren wir es? Wir haben ein Herz aus Stahl. Warum wird mir schon so stumm? Warum sind wir so dumm? Warum bekriegen wir uns selbst? Viele kommen um. Warum sind wir so naiv und glauben, was sie sagen? Politiker sind alle Wichse, egal was sie sagen. Warum stellen wir keine Fragen? Warum gehen wir nicht auf Straßen? Warum rebelliert hier keiner? Ich habe tausend Fragen. Ich habe tausend Fragen. Keiner kann es mir verraten. Weil sie Lügner sind und alle nur dasselbe sagen. Keiner von ihnen stellt Fragen. Sie wollen es nicht wahrhaben. Über jede Kleinigkeit können sie sich beklagen. Ich habe tausend Fragen, keiner kann es mir verraten. Weil sie Lügner sind und alle nur dasselbe sagen. Keiner von ihnen stellt Fragen, sie wollen es nicht wahrhaben. Über jede Kleinigkeit können sie sich beklagen. Ich frag mich ständig, warum seid ihr so? Sie lügen nur, warum lügt ihr so? Wir wissen alle, die Welt ist in Not. Ich kann es nicht verstehen, es geht bis zum Tod. Ich frag mich ständig, warum seid ihr so? Sie lügen nur, warum lügt ihr so? Wir wissen alle, die Welt ist in Not. Ich kann es nicht verstehen, es geht bis zum Tod. Keiner hält sich an die Regeln, keiner kennt mehr die Moral. Keiner nimmt mehr Rücksicht auf den anderen, es ist scheißegal. Ihre Wut ist groß, gerichtet an den falschen Feind. Jede überlebt, wir werden viel stärker, vereint. Wir konsumieren nur, denken nicht mehr selber nach. Alles wird uns vorgesagt, wir folgen wie ein dummes Schaf. Wir sind nicht demokratisch, wir schauen nur auf das Geld. Sind materiell, Kapitalismus regiert diese Welt. Warum stehst du über dem Gesetz, nur weil du Geld hast? Warum laufen Massenmörder rum und sind nicht hier im Knast? Warum müssen sie es haben, warum schmeißen wir es weg? Warum geht es uns so gut und warum leben sie im Dreck? Warum heißt es Demokratie? Freiheit wird groß geschrieben. Die Teufel töten uns und heucheln nebenbei den Frieden. Ich habe tausend Fragen, ich bin aus dem Schlaf erwacht. Ich hoffe, dass die Menschen sehen, was der Teufel mit uns macht. Ich habe tausend Fragen, keiner kann es mir verraten. Weil sie Lügner sind und alle nur dasselbe sagen. Keiner von ihnen stellt Fragen, sie wollen es nicht wahrhaben. Über jede Kleinigkeit können sie sich beklagen. Ich habe tausend Fragen, keiner kann es mir verraten. Weil sie Lügner sind und alle nur dasselbe sagen. Keiner von ihnen stellt Fragen, sie wollen es nicht wahrhaben. Über jede Kleinigkeit können sie sich beklagen. Ich frag mich ständig, warum seid ihr so? Sie lügen nur, warum lügt ihr so? Wir wissen alle, die Welt ist in Not. Ich kann es nicht verstehen, es geht bis zum Tod. Ich frag mich ständig, warum seid ihr so? Sie lügen nur, warum lügt ihr so? Wir wissen alle, die Welt ist in Not. Ich kann es nicht verstehen, es geht bis zum Tod. Ich frag mich ständig, warum seid ihr so? Sie lügen nur, warum lügt ihr so? Wir wissen alle, die Welt ist in Not. Ich kann es nicht verstehen, es geht bis zum Tod. Ich frag mich ständig, warum seid ihr so? Sie lügen nur, warum lügt ihr so? Wir wissen alle, die Welt ist in Not. Ich kann es nicht verstehen, es geht bis zum Tod.